machst das sehr gut, Link. Du bist unser Held. Hier hast du ein Lebensherz. Wir wissen, dass du Ganon besiegen kannst.